muna, zum Abschied sag ich dir goodbye. Ramona, ein Jahr geht doch so schnell vorbei. Verzag nicht und frag nicht, denn in Gedanken bin ich bei dir. Bei Tag bringt die Sonne, bei Nacht der Mond die Grüße von mir. Ramona, denk jeden Tag einmal daran. Ramona, dass nichts vergeht, was so begann. Nach einem Jahr steh ich mit Blumen vor der Tür. Ramona, dann bleib ich bei dir. Ramona, dann bleib ich bei dir.